Zimmerkategorien. A7. Hören Sie. Was möchte der Gast? Was antwortet der Rezeptionist? Notieren Sie das Zimmerangebot in Variante 1 und 2. Variante 1. Buongiorno. Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ein Einzel- oder Doppelzimmer? Ein Doppelzimmer mit Kinderbett. Tut mir leid, es ist alles belegt. Wir haben nur noch ein Vierbettzimmer. Schade. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Variante 2. Buongiorno. Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein wenig. Sie wünschen? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ein Einzel- oder Doppelzimmer? Ein Doppelzimmer mit Kinderbett. Wie lange bleiben Sie? Eine Nacht. Augenblick bitte. Möchten Sie ein Zimmer mit Bad? Ja, gern. Mit Vollpension? Lieber nur mit Frühstück. Geht das? Ja, hier ist der Schlüssel. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke.